FSK 93 auf Kabel 101,4 MHz. Die Explosion des globalen Antisemitismus, Teil 7. Hannah Arendt Stern, wie sie sich noch nannte, als sie mit Günther Anders verheiratet war, der vorher Günther Stern hieß und sich wegen der Nazis Anders nennen sollte und dann Anders als Namen wählte, schrieb 1932 einen Artikel Aufklärung und Judenfrage, in der sie die These aufstellte, die moderne Judenfrage datiert aus der Aufklärung. Die Aufklärung, das heißt die nichtjüdische Welt, hat sie gestellt. Ihre Formulierungen und ihre Antworten haben das Verhalten der Juden, haben die Assimilation der Juden bestimmt. Seit Mendelssohns wirklicher Assimiliertheit und seit Dohms Werk über die bürgerliche Verbesserung der Juden 1781 tauchen in der Diskussion über die Emanzipation immer wieder die gleichen Argumente auf, die in Lessing ihren Kronzeugen haben. Ihm verdankte sie die Propagierung von Menschlichkeit und Toleranz, wie die Trennung von Vernunft und Geschichtswahrheiten. Diese Trennung ist deshalb so überaus wichtig, weil sie die innerhalb der Geschichte zufällige Assimilation legitimieren kann. Soweit Hannah Arendt zur Judenfrage. Hannes Stein hatte in einem Artikel der Welt auch auf den Judenhass der Aufklärung hingewiesen, wie er in der deutschen Beschneidungsdiskussion wieder aufflammte und insbesondere auf Voltaire hingewiesen. Wenn wir nun über Antisemitismus in der Aufklärung heute verhandeln werden, ist es ganz nützlich, das noch einmal zu Gehör zu führen. Voltaire schrieb über Juden mit Schaum vor dem Mund. Damit stand er in einer langen Tradition. Der französische Schriftsteller François-Marie Arouet, besser bekannt unter seinem Spitznamen Voltaire, lebte 1694 bis 1788, der ein führender Kopf der französischen Aufklärung war, schrieb über Juden eigentlich nur mit Schaum vor dem Mund. Zitat: Sie wurden alle mit rasendem Fanatismus im Herzen geboren, so wie die Bretonen und Deutschen alle blond sind, heißt es an einer Stelle über die Kinder Israels. Noch ein Zitat: Mich würde nicht im Mindesten wundern, wenn diese Leute eines Tages gefährlich würden für das Menschengeschlecht. An anderer Stelle wandte er sich direkt an die Juden. Ihr übertrefft sämtliche Nationen mit euren unverschämten Märchen, einem schlechten Benehmen und eurer Barbarei. Ihr habt es verdient, bestraft zu werden, denn das ist euer Schicksal. Voltaire stand mit seinem Judenhass keineswegs allein da. Es handelt sich hier also nicht um eine Ausnahme oder ein Randphänomen. Der längste Eintrag der von ihm und den anderen französischen Aufklärern herausgegebenen Enzyklopädie handelt von den Juden, eine Zusammenstellung der dümmsten und schlimmsten antisemitischen Klischees, die damals in Europa kursierten. Soweit Hannes Stein. Jüngst wurden die Thesen Hannes Steins von Josef Wertmüller explizit und von Thomas Maul implizit kritisiert und in der Bahamas 70 ist die Kritik nachzulesen, was ich dann auch an dieser Stelle anrate. Die Einschätzung der Aufklärungstradition als nicht ganz so eindeutig antisemitisch, wenn auch teilweise, was das den Vorwurf des Kulturalismus gegen Stein angeht, den ich relativiere, ich da einiges noch auszusetzen hätte. Sofern das 614. Gebot, das Emil Fackenheim formulierte, bei Hannes Stein mehr der Ausgangspunkt seiner Argumentation war. Das Gebot lautet: Das jüdische Volk muss überleben. Das 614. Gebot ist Widerspruch gegen das Programm von Auschwitz. Auch da, wo Fackenheim es variiert, es ist uns Juden verboten, Hitler nachträglich siegen zu lassen. Das ist weniger kulturalistisch als das Propagieren von Zivilisation. Auch da, wo der jüdische Philosoph Baruch Spinoza das Zeichen der Beschneidung herausstellt. Er schreibt: Ich halte dieses Zeichen für so wichtig, dass es meiner festen Überzeugung nach an sich schon genügt, um die gesonderte Existenz der Nation für immer zu behaupten. Und dies gilt nach Fackenheim erst recht. Wir werden sehen, dass die Aufklärung so vollständig von antisemitischen Klischees bestimmt wird, nicht ganz stimmt. Wir werden die Ambivalenz, die Doppelgesichtigkeit der Aufklärung in dieser Hinsicht betonen. Aber bevor wir das näher beleuchten, doch nochmal aus St. Gallen einen passenden Fastnachtscherz, der vor kurzem berichtet wurde. Fastnachtscherz ohne Botschaft. St. Gallen. Der Feind trägt einen schwarzen Hut, einen langen Bart und Schläfenlocken. Um ihren Gegner zu verunglimpfen, wählten die Fans des Fußballclubs Luzern das Bild eines orthodoxen Juden. Knapp 300 Anhänger des Vereins jagten vor dem Auswärtsspiel gegen St. Gallen am vergangenen Sonntag symbolisch einen Juden mit St. Gallen-Schal durch die Straßen. Seit ein Foto der Aktion im Internet kursiert, wächst sich der Fall zu einem Antisemitismus-Skandal aus. Juden in der Schweiz sind geschockt. Juristen fordern rechtliche Konsequenzen. Doch die zuständige Staatsanwaltschaft winkt ab. Sprecher Andreas Baumann sagt, man habe zwar Kenntnis vom Vorfall, ein Strafverfahren sei jedoch kein Thema. Obwohl die Justiz bei einem Verdacht auf einen Verstoß gegen die Rassismusstrafnormen von sich aus tätig werden müsste. Wir erkennen in der Aktion keine Botschaft, auch keine rassistische, sagt Baumann. Eine direkte Nachfrage beim ersten Staatsanwalt von St. Gallen, Thomas Hans Jakob von der SP, bringt das gleiche Resultat. Wir haben das fastnächtlich aufgefasst. Naja, dam-dam. Den würde ich, hätte ich da was zu sagen, jedenfalls nicht reingelassen. Wenn man da nichts erkennt, ist man ziemlich geistig umfassnachtet. Nun aber zum eigentlichen Thema: Antisemitismus und Aufklärung. Der Begriff des Antisemitismus war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die judenfeindliche Haltung der damaligen Bevölkerung eingeführt worden, wie wir bereits dargelegt hatten. Es war die Selbstbezeichnung für die antijüdischen Vereinigungen dieser Zeit. Warum es überhaupt einen neuen Begriff benötigte, lässt sich wie immer bei historischen Entwicklungen nur vom Terminus a quo und Terminus ad quem, dem Woher und dem Wohin des Prozesses, erläutern. Der Sachverhalt hängt mit dem sich verändernden Begriff der Souveränität zusammen. In Frankreich seit dem 13., in England seit dem 14. Jahrhundert ist souverän in Gebrauch und bezeichnet den Begriff der letztinstanzlichen Entscheidung eines Barons, königlichen Amtsträgers oder Gerichts. Mitte des 16. Jahrhunderts latinisiert ihn der Jurist Bourdin, der lebte von 1530 bis 1596, und identifiziert ihn mit der aus der spätrömischen Kaiserzeit überkommenen Begriff Begriffen wie Summum Imperium, Summa Potestas bzw. Majestas Imperii. Zitiere Bourdin: Der Begriff Souveränität beinhaltet die absolute und dauernde Gewalt eines Staates, die im Lateinischen Majestas heißt. Souveränität bedeutet höchste Befehlsgewalt. Der wirkliche Souverän bleibt stets im Besitz der Staatsgewalt. Denn wie diejenigen, die anderen ihre Güter zum Gebrauch überlassen, doch immer Herren und Eigentümer bleiben, so verhält es sich auch mit denen, die die Verfügung über richterliche Gewalt oder Herrschaftsgewalt für eine begrenzte Zeit oder so lange, wie es ihnen gefällt, verleihen. Sie bleiben dennoch im Besitz der Staatsgewalt und Gerichtsbarkeit, die andere Kraft bei Lehnung oder widerruflich ausüben. Mit der Aufhebung der Trennung von Spiritualien und Temporalien durch den Wegfall der Temporalienfixierung wird der für das Mittelalter gängige Konflikt zwischen weltlicher und kirchlichen Instanzen beseitigt. Seit dem Ende der Glaubenseinheit in den religiösen Bürgerkriegen und die Verselbstständigung des Politischen waren die Voraussetzungen dafür entfallen. Also Spiritualien, das Geistige, Temporalien, das Zeitliche. Es geht also um Ewiges und Zeitliches. Hinsichtlich der Souveränität. Und das ändert sich ja mit der Neuzeit entschieden. Seit dem Ende der Glaubenseinheit in den religiösen Bürgerkriegen und die Verselbstständigung des Politischen waren die Voraussetzungen dafür entfallen. Die Unabhängigkeit der Entscheidung von Papst und Kaiser und überkommenen Schutz, Tribut und Vater und Vasalitätsverhältnisse im 17. Jahrhundert entsteht die Souveränität als Befehlsunabhängigkeit nach innen und außen. Maßgebend wären Rechtsbeziehungen. Die innere Souveränität richtet sich gegen jegliche Mitregierung von Adel, Geistlichkeit und Stadtbürgern. Thomas Hobbes übernahm dies im Leviathan, aber beseitigte die Einschränkung der souveränen Gewalt durch geltendes Recht, durch die Konstruktion eines fiktiven Gesellschafts- bzw. Staatsvertrags als Unterwerfungsvertrag, die dem Souverän jegliche individuelle Gewalt überträgt. Die Sackgasse Rousseaus, die Souveränität mit der Volonté générale gleichzusetzen, die eine schweigende Mehrheit zugestehen muss und letztlich auf Kleinstaaten Anwendung finden, letztlich nur auf Kleinstaaten Anwendung finden kann, setzt das Diktum des Thomas Hobbes Auctoritas non veritas facit legem, also Autorität, Urheberschaft, Nichtwahrheit macht das Gesetz nicht außer Kraft, das sich bis heute staatsrechtlich durchgesetzt hat. Wenn der Staat sich nicht mehr als christlich, sondern säkular verstand, mussten religiöse Kriterien wegfallen und Judenfeindschaft musste andere als religiöse Kriterien finden zur Legitimation negativer Assoziationen gegenüber Juden. Die Einbürgerung von Juden, gar die Emanzipation, konnte so kein problemloser Prozess werden. Alte judenfeindliche Einstellungen blieben, aber es entstanden neue, vor allem auf Seiten der Gegner der Emanzipation. Seit dem 19. Jahrhundert pflegt man das neuzeitliche Denken in Rationalismus und Empirismus, Vernunftsphilosophie und Erfahrungsphilosophie zu unterscheiden. Aber was also nicht besagt, dass der Empirismus jetzt ohne Vernunft, der Rationalismus ohne Erfahrung wäre. So unterscheiden sich beide letztlich nur in der Funktion, die Hypothesen in der Theorie haben, ob sie wie beim Rationalismus weitergehende Schlussfolgerungen sich verdanken oder wie beim Empirismus weitergehende Fragen entsagen. Was die Aufklärung angeht, deren Verhältnis zu den Juden wir heute betrachten, kann die Unterscheidung von Empirismus und Rationalismus im Hintergrund bleiben und das Gemeinsame hervorheben. Terminus aquo. Wir hatten schon in einer der vorigen Sendungen Johann Eisenmenger im Zusammenhang mit August Rohlings Talmudjuden erwähnt. Dieses Buch, das erst 1700 gedruckt wurde und 1710 erschien, also entdecktes Judentum von Eisenmenger, entstand in einem Kontext, wo die Aufklärung und Rationalismus, Empirismus, die Denkweisen, die von der Theologie dominiert wurden, schon für veraltet angesehen wurden. Es konnte als Aufflackern von Verleumdungen der Juden angesehen werden, die aus dem jüdisch-christlichen Schisma herrührte. Wir erinnern an die Talmud-Verbrennung zu Paris, aus deren Vorlauf ja auch Eisenmenger sein Material in lateinische Übersetzung hatte, obwohl er auch das hebräische Original kannte. Jakob Katz beschreibt die Absicht des Buches folgendermaßen. Sie ist es, den Juden zur Einsicht ihres Irrtums und zur Anerkennung der Wahrheit des Christentums zu verhelfen, um die Juden von ihrer Religion zu entfremden, fordert Eisenmenger mehrere konkrete Schritte. Begrenzung ihrer wirtschaftlichen Freiheit, Einschränkung ihrer Rechte, das Verbot gegen das Christentum zu schreiben und die Ächtung ihrer Synagogen und Gerichte. Vor allem will Eisenmenger den Juden die Dummheit und Blasphemie der Überzeugungen aufzeigen, die in ihren Schriften zum Ausdruck kommen, sowie die Immoralität ihrer Gesetze, vor allem der über das Verhalten gegenüber Nichtjuden. Tatsächlich muss Eisenmengers Beschreibung der Grundüberzeugung und Gebote der Juden zu der Folgerung führen, dass das Judentum eine Mischung aus dümmlichen Aberglauben und verderbten Gesetzen ist. Theologisch wird er den Juden groben Anthropomorphismus und die Verzerrung der göttlichen Eigenschaften vor. Ethisch klagt er sie an, dass sie Verrat, Diebstahl und sogar Mord an Nichtjuden zulassen. Es erhebt sich die Frage, wie Eisenmenger zu diesem düsteren Feindbild vom Judentum gelangte, wo er doch die Quellen korrekt zitierte. Die Natur der jüdischen Quellen und die exegetischen Methoden ist zu beleuchten. Im Laufe einer langen Geschichte hat es viel gegeben, angefangen von mythischen Bildern, Metaphorik, anthropomorphe Beschreibungen, die dazu dienten, allgemeinverständlich das göttliche Wesen auszudrücken. Selbst die talmudische Tradition ist Resultat von tausendjähriger Geschichte vom 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis zum 5. Jahrhundert, von der Perserzeit also bis zum Ende des Römischen Reiches. Die Unterschiede von früheren und späteren wurden durch die Kanonisierung der Tradition verwischt, ohne dass alles unterschiedslos von Bedeutung war. Gerade Rechtsfragen bedurften eines Interpretationssystems, um alten Streit zu entscheiden. Gesetze konnten geändert und alte Ansichten verworfen werden, wenn sie mit neu gewonnenen Positionen nicht mehr zusammenstimmten. Und immer hat man das Rechtssystem an die historischen Gegebenheiten angepasst. Denk- und Verhaltensmuster mussten den neuen Bedingungen angepasst werden. Viele Gesetze wurden fallen gelassen und gewandelt. Wenn alles unterschiedslos von Eisenmenger herbeizitiert wird, kann man sich schon denken, dass dies mehr Abwertung und Schürung von Ressentiments dienlich war, wie das ja dann bis zu Rohling und den Nazis der Fall war. Hierbei konnte Eisenmenger sich auch der exegetisch-homiletischen Verfahrensweise bedienen, die den Stoff unterschiedslos behandelt. Jakob Katz beschreibt das so. Oberflächlich machte es Eisenmenger genauso. Er ließ die von den zeitgenössischen Juden akzeptierten Deutungen beiseite und versuchte, die Welt des Judentums aus den Quellen selbst zu rekonstruieren. Aber Eisenmenger fehlte auch die geringste historische Einfühlsamkeit. Sein Denken entsprach dem exegetisch-homiletischen Vorgehen der Juden, von denen er lernte. Nur die Voraussetzungen, von denen sie aus vorgingen, unterschieden Eisenmenger von den jüdischen Gelehrten. Eisenmenger teilte die in der feindlichen christlichen Gesellschaft über die Juden verbreiteten Ansichten und wurde von ihnen bei seinem Quellenstudium angeleitet. Insbesondere Vorstellungen über den Messias, die Eschatologie und die Auferstehung waren Thema, also christliche Themen. Um den Juden einen eingefleischten Aberglauben zu unterstellen, vor allem die Einstellung des Judentums zu anderen Religionen und ihren Anhängern, alles, was den Christen vor allem heilig sei, würden die Juden profanisieren. Insbesondere älteste antike Vorstellungen spielen dabei eine Rolle, etwa die, dass Raub, Verrat und Mord nur an Juden verboten sei und die Nichtjuden, die Goyim, da darf man das, nicht? Dies entsprang allerdings einer Zeit, in der vor allem die Beziehung der Angehörigen einer Gruppe, Stammes oder Gemeinde geregelt wurden, während die Außenbeziehungen gesondert bestimmt wurden, ohne universelle Gültigkeit zu bekommen. So konnte auch mit authentischen Quellen gelogen werden. Insbesondere konnten Quellen, die einer Situation entsprangen, in der der Erlöser erwartet wurde, ausgeschlachtet werden und verallgemeinert werden zu einem Judentum, das gewohnheitsmäßig die christlichen Nachbarn beraubt und ermordet. Hostienschändung, Ritualmorde, Brunnenvergiftung und dergleichen waren die traditionellen Vorwürfe. Formulierungen, die in Wirklichkeit nur einen strengen Verweis bedeuteten, wie dass jemand des Todes schuldig sei, wurden dann buchstäblich zur Todesstrafe umgedeutet, während die Todesstrafe in Wahrheit in der jüdischen Geschichte nur äußerst selten und nur unter strengsten Bedingungen überhaupt ausgesprochen wurden. Also wenn das in so einigen Jahrzehnten überhaupt einmal geschah, galt das Gericht dann schon als viel zu streng. Es ging Eisenmenger darum, das Leiden der Juden zu verstärken und ihnen zu zeigen, dass sie nur als Christen Erlösung erhielten. Er durfte Zeit seines Lebens das Buch auch nicht veröffentlichen. So 1700 war das ja gedruckt. Das gelang erst seinen Erben unter Friedrich I. von Preußen, der recht judenfeindliche Ansichten hatte. Die aufklärerischen, rationalistischen Vorstellungen, die sich im 18. Jahrhundert manifestierten, standen dagegen, auch schon zur Lebenszeit Eisenmengers. Die Aufklärung wollte die Menschen dazu anleiten, die Natur zu beherrschen und die Lebensbedingungen durch soziale Reformen zu verbessern und zielten auf eine andere Gesellschaft. Und Technik, Wirtschaft und Politik veränderten sich ja auch wie die entsprechende geistige Welt. Hierbei spielte die Emanzipation der Juden in ihren jeweiligen Ländern eine große Rolle. Das Leben der Juden änderte sich von nun an und diese quittierten dies teilweise auch durch Assimilation. Nicht Assimilation ist ja von Emanzipation zu unterscheiden. Ich erinnere, wie Ari Goral hier in Hamburg dies immer wieder betonte in Gesprächen. Dies hängt damit zusammen, dass die Autorität des Christentums geschwächt war und sie nicht mehr das Privileg hatten, das Judentum zu beurteilen. Aber das bedeutete nicht ein ausgebrochenes reales Paradies für die Juden. Hier zeigt sich schon eine Dialektik der Aufklärung. Denn mit dem Angriff auf die religiöse Tradition wurde auch das Judentum mit betroffen. Einerseits, weil das Christentum ja jüdische Tradition als ihre Voraussetzung hatte, diese Verbindung war es, die sie gleichsam mit betrafen. Aber auch die rabbinischen Quellen waren der Aufklärung bekannt. Daraus ergab sich eine Zwieschlächtigkeit des Verhältnisses der Aufklärung zu den Juden. Jede Kritik am Christentum implizierte auch eine am Judentum, da ja die Christen die Heiligkeit deren Schriften nicht bestritten. Mal abgesehen vom Talmud, also der mündlichen Tora, die später schriftlich fixiert wurde. Jakob Katz bringt das auf den folgenden Punkt. Damit wird das zweideutige Ergebnis der Religionskritik für die Juden sichtbar. Einerseits hob die Kritik am Christentum jede Grundlage der Diskriminierung der Juden aus christlicher Überzeugung auf. Andererseits stellte sie selbst neue Waffen für die Gegner der Juden zur Verfügung, als sie deren religiöses Erbe verleumdete. Die Religionskritik allgemein und die Bibelkritik im Besonderen spielten eine gewichtige Rolle bei der Meinungsbildung über Juden und Judentum. Ein tiefer Abgrund der Geschichte trennt die Welt der Bibel von der Europas. Nun war es so, dass nicht jeder Aufklärer oder Rationalist, der die Bibel erforschte, zu einem negativen Urteil kam. Einer der schon erwähnten Vorläufer, Jean Bodin, galt das Gesetz des Alten Testaments als Vorbild einer religiösen Gesetzgebung. Spinoza war weniger eindeutig, da er zwar in der biblischen Gesetzgebung einen Grund für das Wohlergehen des jüdischen Volkes in alten Zeiten ansah, aber den Propheten die Autorität absprach. Jean Tolan, der zu den Deisten gehörte, die das geistige Leben des 17. und 18. Jahrhunderts mitbestimmten, glorifizierte das antike Judentum. Der Deismus ging davon aus, dass die menschliche Vernunft den Gottesglauben fordere. Aber die Deisten nahmen keine eindeutige Stellung zum Offenbarungsglauben ein. Manche wie Tolan glaubten, dass nichts offenbart werde, was nicht auch mit Vernunft übereinstimme und irgendwann auch durch Vernunft entdeckt werden wird. Was nicht mit Vernunft übereinstimmt, kann demgemäß dann auch nicht wirklich Offenbarung sein, sondern war nur Zeugnis einer unwissenden Zeit. Manche nutzten auch die jüdischen Einwände gegen das Christentum zur Rechtfertigung ihrer Kritik. In dieser Zeit begann die Bibelforschung, wie sie etwa Spinoza betrieb. Shaftesbury und Collins führten die Beschneidung der jüdischen Jungen am achten Tag auf die der Ägypter zurück. Das lag daran, dass die Bibel auch antastbar war und Fragen zur Entstehung und Hintergrund gestellt werden konnten. Nicht noch im 20. Jahrhundert, der Sigmund Freud, da ein berühmtes Buch geschrieben, nicht? Der Mann Moses, der Ägypter, nicht? Dies gründen in einer solchen aufklärerischen Tradition. Thomas Morgan hielt die Juden für völlig ägyptisiert. Das wiederum konnte auch zur Verachtung des biblischen Judentums führen. Wie ambivalent das dann werden konnte, sieht man etwa bei christlichen Aufklärern wie Shaftesbury, Matthew Tyndall gab sogar dem Christentum den Vorzug, wie der Titel seines Buches Christianity as Old as Creation, also Christentum so alt wie die Schöpfung, zeigt. Das Judentum galt ihm als Abweichung von der durch die Natur eingegebene Religion. Hier zeigt sich dann auch ein makionisch-gnostisches Erbe, also der Trennung des Christentums vom Alten Testament. Dass Adolf von Harnack, so viel Zeit muss sein, folgendermaßen beschrieb. Das Alte Testament ist preisgegeben. In dem Moment stand aber die neue Religion nackt und bloß, entwurzelt und schutzlos da. Auf den Altersbeweis, auf alle geschichtlichen und literarischen Beweise überhaupt, galt es zu verzichten. Aber eine tiefere Erwägung hat ihn belehrt, dass eben diese Schutz- und Beweislosigkeit von der Sache selbst gefordert ist und sie daher in ihrem wahren Wesen unterstützt. Die Gnade ist gratis, data, so lehren Christus und Paulus. Und das ist der ganze Inhalt der Religion. Wie könnte die Gnade aber gratis data sein, wenn der, der sie spendet, auch nur die geringste Verpflichtung hätte, sie zu erweisen? Aber wenn er der Schöpfer des Menschen und wenn er von Anfang her ihr Erzieher und Gesetzgeber wäre, so müsste er sich ihrer annehmen. Nur eine elende und sich Gott gegenüber schimpflich duckende Sophisterei könnte die Gottheit von dieser Verpflichtung entlasten. Also darf er keinen naturhaft geschichtlichen Zusammenhang mit den Menschen haben, deren er sich erbarmt und die er erlöst. Also kann er nicht der Weltschöpfer und Gesetzgeber sein. Also kann auch weder das Alte Testament noch sonst eine erträumte Vorgeschichte Anspruch auf Geltung haben. Dass der Erlöser Gott, der in Wahrheit Gott ist, in keiner Offenbarung irgendwelcher Art vor seiner Erscheinung in Christus an die Menschen herangetreten ist, ist daher durch die Natur seiner Erlösung gefordert. Nur als der absolut Fremde darf er verstanden werden. Daraus ergibt sich aber auch, dass das Feindselige, wovon die Erlösung durch Christus befreit, nichts Geringeres sein kann als die Welt selbst mitsamt ihrem Schöpfer. Da nun Marcion darin der jüdisch-christlichen Überlieferung treu blieb, dass er den Weltschöpfer und den Judengott identifizierte und in dem Alten Testament kein Lügenbuch, sondern die wahrhafte Darstellung der wirklichen Geschichte sah, eine merkwürdige Einschränkung seines religiösen Antijudaismus, so musste ihm der Judengott samt seiner Urkunde, dem Alten Testament, zum eigentlichen Feinde werden. Nicht? Das ist also eine dualistische Religionsauffassung, nicht? Ähnlich wie auch später der Augustinus, der mal Manichäer war, nicht? Also eine dualistische Auffassung vorher hatte. Nicht? Es gibt einen Demiurgen-Gott, also einen Welterbauer, das entspricht dem Schöpfer, wie das in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird. Und dann gibt es noch den Erlöser-Gott, nicht? Der aber gebunden ist an Jesus Christus. Nicht? Damit ist das Christentum dann bereits schon sozusagen vorab unterschrieben. Nicht? Aber der Gnostiker, also Marcion, wollte also ein Christentum sozusagen ohne Judentum. So konnte Thomas Morgan das Christentum mit den natürlichen moralischen Geboten identifizieren und mit Marcion das Band zwischen Neuen Testament und Alten Testament zerreißen. Während aber Marcion an der Offenbarungstheologie festgehalten hatte, als er das Judentum eliminiert hatte, ist für Morgan das Christentum eine natürliche Religion oder Vernunftsreligion, die auch Grundstein einer autonomen Moral war. So übertrug sich auch der christlich-jüdische Konflikt in den Geist der Aufklärung. Zum Teil wurde dann dem Judentum alles Böse und Hässliche, dem Christentum alles Gute und Schöne zugeschrieben. Gerade in der englischen Öffentlichkeit wurde so die Judenfrage Thema. Denn nach der Vertreibung im 13. Jahrhundert begann zur Mitte des 17. Jahrhunderts die Rückkehr von Juden nach England, sodass Mitte des 18. Jahrhunderts ca. 8000 Juden in England lebten. Sofern sie in England geboren waren, waren sie Untertanen des Königs. Die im Ausland Geborenen hatten Beschränkungen, durften kein Land kaufen, nicht Teilhaber englischer Schiffe werden, von denen der Kolonialhandel ja abhing. Wohlhabende Juden setzten sich für ein Naturalisierungsgesetz ein, also dafür, dass Juden die englische Staatsbürgerschaft ermöglicht werden sollte, was allerdings so teuer war, dass nur wenige reiche Juden dies erreichen konnten. Aber das Gesetz stieß selbst da noch auf heftige Opposition und wurde widerrufen. Das war kein spontanes Unternehmen, sondern entstand während eines Wahlkampfes, in der die Tories alles taten, um die Regierung der Whigs, also Henry Parham, der da auch dazu gehörte, war einer der Unterstützer des Naturalisierungsgesetzes. Also es sollten die Whigs angegriffen und gestürzt werden. Jakob Katz hält das nicht für ein Anzeichen von Antisemitismus in England, obwohl es durchaus Vorurteile gegen Juden gegeben hatte. In Frankreich prägte vor allem Voltaire das aufklärerische Denken, das durchaus auch den Juden eine verbesserte Stellung ermöglichen sollte. Voltaire verstand sich als Deisten im Sinne einer gemäßigten Religionskritik, wie es auch Locke, Tolin und Rousseau vertraten. Wunder und Offenbarungen, die als Selbstmitteilung Gottes interpretiert werden, wurden bestritten. da Gott nach der Schöpfung sich aus der Welt ja zurückgezogen hätte. Voltaires Kritik richtete sich vornehmlich nicht gegen das Christentum, sondern gegen das Judentum. Manche sehen das als Trick, um auf dem Hinterwege doch das Christentum zu treffen. Voltaire beschreibt die Juden so, dass ihre wirtschaftliche Basis vor allem in Handel, Maklergeschäft und Wucher bestünde. Sie seien vaterlandslose Gesellen, würde man heute sagen, dessen Vaterland dort sei, wo sie Geld verdienen, sodass niemand von ihnen politische Loyalität erwarten könne. Diese Vorwürfe werden ja immer wieder bis heute erhoben. Also hier haben wir diesen Ursprung von politischem Antisemitismus. Als Kennzeichen der Religion der Juden nennt Voltaire Aberglaube und Fanatismus. Die Speisegesetze haben es besonders angetan. Wer diese bricht, schreibt er, werde gesteinigt, während derjenige, der nicht an die Unsterblichkeit der Seele glaube, Hohepriester werden könne. Allerdings, da Voltaire daran auch nicht glaubte, ist das als Vorwurf allerdings widersprüchlich. Des Weiteren wirft er den Juden Menschenopfer und Kannibalismus vor, obwohl sie in Wahrheit ja für dessen Abschaffung stehen. Zunächst einmal werden biblische Schriften herangezogen, aber Voltaire geht da weit darüber hinaus, wenn er einen jüdischen Rassencharakter konstruiert. Gudrun Henkes fasst dies so zusammen. Folgende Merkmale kennzeichnen nach Meinung Voltaires den jüdischen Charakter und die jüdischen Verhaltensweisen: Unwissenheit, barbarische Sprache, Hass auf andere Völker, Grausamkeit, Kannibalismus und verschiedene sexuelle Perversionen. Barbarische Sprache. Also damit ist bei Voltaire gemeint, das Hebräische sei also ein Plagiat aus phönizischem, ägyptischen, syrischen und arabischen. Diese Sprachen übten zwar Einfluss auf die Sprachentwicklung aus, das ist nicht zu bestreiten, aber ein Mischmasch aus den Sprachen ist das Hebräische selbstverständlich nicht. Den Menschenhass versuchte er anhand der Landnahme Kanaans zu zeigen, wo tausende von Schafen, Rindern, Eseln mit 32.000 Jungfrauen in ein Lager gesperrt worden sein sollen. Und er unterstellt Juden den Hang, Mädchen und Jungfrauen zu erobern, um Einfluss auf ihre eigene Bevölkerungsentwicklung zu nehmen. Es waren auch zufällige persönliche Erfahrungen mit Geschäftspartnern Voltaires, die seine Judenfeindschaft möglicherweise steigerten. So konnte beispielsweise ein Jude einen Wechsel nicht einlösen, weil er schuldlos bankrott gegangen war. Da bekam dann Voltaire ganz schöne Ressentiments. In einer anderen Falle zog er einen Wechsel zurück, die ein Jude namens Herschel bereits diskontiert hatte, und bekam dann die Drohung einer Anzeige und schloss dann daraufhin einen Vergleich. Voltaire fälschte übrigens ein Schreiben, dass er bei Herschel Steuerscheine bestellt hätte. Nicht darum ging es ihm ja anlässlich dieses Wechselgeschäfts da. Voltaire fälschte ein Schreiben, dass er bei Herschel Steuerscheine gestellt hätte, und zog in Abwesenheit eines Bediensteten Hirsch einen Ring vom Finger, der angeblich ihm gehöre, und misshandelte Herschel. So, damals waren die Philosophen noch nicht ganz so zimperlich. Da sind wohl eher die Juden, die mit Voltaire schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dennoch war Voltaire auch ein Kämpfer für die Religionsfreiheit, die die Juden einschloss. So dass Gudrun Henkens Voltaire als ein Architekt der Ambivalenzen der Emanzipation auffasst und resümiert: Das Ziel dieser Darstellung kann nicht darin bestehen, Voltaires bedeutsame Rolle im Vorfeld der revolutionären Umwälzung der französischen Gesellschaft in Frage zu stellen. Im Gegenteil, mit seiner Forderung "Écraser l'infâme", zermalmt das Ruchlose, hat er sich an die Spitze des Kampfes gegen die Kirche, die Inquisition, den Fanatismus und den Aberglauben gesetzt und ist als Protagonist der Vernunft aufgetreten. Innerhalb des Artikels Juif hat Voltaire sowohl die von Montesquieu in den persischen Briefen vertretene Position übernommen, der zufolge die beiden Äste Christentum und Islam Äste eines und desselben Stammes des Judentums sind, als auch die von Jokur in der Enzyklopädie vorgenommene Analyse der ökonomischen Ursachen der Diskriminierung und Verfolgung der Juden geteilt. Seine Parteinahme gegen Verfolgung und Inquisition ist deutlich. Unterhalb der Ebene seines Eintretens gegen das Verbrennen der Juden auf dem Scheiterhaufen der Inquisition eröffnet sich jedoch ein ganzes Panorama der Judenfeindschaft. Also eben nicht religiöser Art. Voltaire spannt den Bogen vom Hass auf die Juden des Altertums bis hin zum Hass auf die Juden seiner Zeit. Als Beleg seiner Judenfeindschaft zieht er sowohl die Bibel, andere jüdische Gesetzbücher als auch Tacitus heran. Seine Bibelrezeption ist darauf ausgerichtet, das angeblich Verachtenswerte der Hebräer, Israeliten, Juden in den Vordergrund zu stellen. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Voltaire eine Chance gehabt hätte, religiöse Defizite der Juden, wie beispielsweise ihren fehlenden Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und das Leben nach dem Tod, positiv hervorzuheben, da diese religiöse Skepsis seinen eigenen Vorstellungen nahegekommen ist. Voltaires Judenhass lässt sich demnach nicht dadurch erklären, dass er als feuriger Verfechter des Christentums dieses durch das Judentum gefährdet sieht. Als Anhänger der natürlichen Religion hätte er durchaus, so wie Rousseau dies getan hat, die Prinzipien einer Vernunftsreligion hervorheben können. Demgegenüber hat er sämtliche negativen Aussagen, die sich über die Juden der biblischen Zeit in den Schriften finden lassen, zusammengetragen, zu einem Gesamtbild verdichtet, diese Aussagen auf die Juden seiner Zeit bezogen und daraus anti-emanzipatorische Schlussfolgerungen abgeleitet. Der Prozess der Herausbildung des Antisemitismus aus dem Antijudaismus, der Übergang vom religiös begründeten Hass auf das Judentum hin zum rassistisch begründeten Hass auf die Juden vollzog sich stufenweise. Im 18. Jahrhundert bildeten sich aufgrund der Säkularisierung die Voraussetzungen dafür heraus, dass der Antijudaismus nicht mehr ausschließlich religiös, sondern in einem zunehmenden Maße auch politisch und rassistisch begründet wurde. Voltaire hat dazu beigetragen, dass sich die rassistische Rhetorik aus der religiösen herauszuschälen begann. Voltaire führt also einen rassistischen Diskurs, wie man das heute nennen würde, in dem Juden nicht nur einer unterschiedlichen Glaubensrichtung angehören, sondern unterschiedliche Charaktere haben, die er in einer Hierarchie einordnet, in dem die Christen oben stehen, gefolgt von Juden und Negern. Auch Rousseau argumentiert von einer deistischen Auffassung her, aber neigt mehr zur Toleranz, indem er den Religionen eine eingeschränkte Existenzberechtigung zuschreibt, nämlich sofern sie mit staatsbürgerlichen Prinzipien vereinbar seien. Rousseau vermeidet weitgehend aus der Religionskritik stammende antijudaistische und antisemitische Schlussfolgerungen zu ziehen. Im vierten Buch des Emmy oder von der Erziehung, das Elemente eines Erziehungsromans enthält, aber auch die eines pädagogischen, philosophischen und religionskritischen Traktats, kommt es zu einem Bekenntnis des Vikars, des Erziehers, indem er das Buch der Natur als Begründung einer natürlichen Religion anführt. Also der Vikar spielt eine gewisse Rolle da immer, nämlich als Stimme Rousseaus, könnte man sagen. Ich habe also Bücher zugemacht. Ein einziges liegt vor aller Augen offen, da. Das der Natur. In diesem großen und erhabenen Buch lerne ich den göttlichen Urheber anbeten und ihm dienen. Es ist niemand zu entschuldigen, der nicht darin liest, denn es spricht für alle Menschen eine allen Geistern verständliche Sprache. In dieser universalistischen Konzeption ist es nicht möglich, dass der gemeinschaftliche Vater ein Volk erwähle und den Rest der Menschheit unberücksichtigt lasse. Dies unterscheidet das Ganze dabei Rousseau von Lessings Vorstellung einer Erziehung des Menschengeschlechts, wonach gerade die Juden als kleines, unbedeutendes, wildes Volk erwählt wurden, um daran paradigmatisch für die Menschheit die Entwicklung, die Höherentwicklung voranzubringen. Bei Rousseau sollen die Einsichten der Unterweisung durch die Natur Elemente aller Religionen enthalten. Das Prinzip der Vernunft wird von Rousseau im Gegensatz zu dem der Offenbarung gebracht, welche aber weder beweisbar noch abweisbar seien. Man werde in die jeweilige Religion hineingeboren und folge die der Eltern. Dort heißt es, sie werden einsehen, dass es bei der Ungewissheit, in der wir leben, eine nicht zu entschuldigende Anmaßung ist, wenn man sich zu einer anderen Religion bekennt, als zu der, in welcher man geboren worden ist. Also was heißt das? Wer in Mekka geboren ist, könnte nach Rousseau, aber auch wenn er in Rom geboren wäre, ein guter Katholik sein. Damit ist der Toleranzgedanke ausgesprochen. Das Zeremonienwesen wird von der Religion als solcher abgetrennt. Und es bleibt dann eine Religion des Herzens für alle, als Kern aller Religionen. Gott will im Geiste, so schreibt er, und in der Wahrheit angebetet werden. Diese Pflicht gilt für alle Religionen, für alle Länder, für alle Menschen. Was den äußerlichen Gottesdienst anbetrifft, so ist es bloß eine Sache der Polizei, wenn er der guten Ordnung wegen einheitlich sein soll. Man braucht dazu keine Offenbarung. Also die Toleranz, die der Vicar, die Figur im Roman, die wohl Rousseaus Auffassung wiedergibt, allen Religionen entgegenbringt, gilt auch für das Judentum. Rousseau schreibt, in Konstantinopel sprechen die Türken ihre Argumente aus, wir dürfen aber unsere nicht aussprechen. Dort ist die Reihe zu Griechen an uns. Wenn die Türken vor Mohammed, an den wir nicht glauben, die gleiche Ehrerbietung fordern, die wir von den Juden für Jesus Christus fordern, an den sie ebenso wenig glauben, haben die Türken da Unrecht? Haben wir Recht? Nach welchem gerechten Grundsatz wollen wir diese Frage lösen? Durch gegenseitige Toleranz ist die Antwort. Und es wird auch die der Willkür, Tyrannei, Ungerechtigkeit und Grausamkeit zu der christliche Liebe gegenüber Menschen jüdischen Glaubens fähig ist, kritisiert. Rousseau, diejenigen unter uns, welche Gelegenheit haben, mit Juden umzugehen, sind nicht weitergekommen. Die Unglücklichen sehen sich unserer Willkür überlassen. Die Tyrannei, welche man wider sie ausübt, macht sie furchtsam. Sie wissen, wie sehr die christliche Liebe zur Ungerechtigkeit und Grausamkeit neigt. Was werden sie zu sagen wagen, ohne sich der Gefahr auszusetzen, dass wir über Gotteslästerung lamentieren? Hierbei wird auch nicht das antisemitische Ticket vom reichen Juden in der Kritik ausgelassen. Da heißt es, die Habsucht erweckt unseren Eifer und sie sind viel zu reich, als dass sie nicht Unrecht haben sollten. Da das aber nicht ganz so stimmt mit dem allzu reichen Juden, sieht er auch, nämlich dass man dann gerade die Armen dazu nimmt, um das Judentum zu denunzieren. Man wird irgendeinen Elenden bekehren, der bezahlt wird, um seine Sekte zu verleumden. Man wird ein paar feile Trödler reden lassen, welche nachgeben, um einem zu schmeicheln. Man wird über ihre Unwissenheit oder über ihre Feigheit triumphieren, während ihre Gelehrten insgesamt über unsere Torheit lächeln. Man kann hier im Folgenden auch schon eine Antizipation des Zionismus herauslesen, wenn Rousseau schreibt, glauben Sie aber, dass man an den Orten, wo Sie sich in Sicherheit wüssten, ebenso leichtes Spiel mit Ihnen hätte? Ich werde niemals glauben, dass ich die Argumente der Juden richtig gehört habe, solange sie keinen freien Staat, keine Schulen, keine Universitäten haben, wo sie ohne Gefahr reden und disputieren können. Erst dann werden wir das wissen können, was sie zu sagen haben. Nun bedeutet das nicht, dass Rousseau nicht dem Vikar ins Glaubensbekenntnis längere Lobhudeleien des Christentums ins Bekenntnis schreibt. Wie zum Beispiel diese hier. Unsere heutigen Regierungen haben es unstreitig dem Christentum zu verdanken, dass ihre Autorität größer ist und Revolutionen seltener sind. Es hat sich selbst weniger blutdürstig gemacht. Dies wird durch Fakten bewiesen, wenn man sie mit den antiken Regierungsformen vergleicht. Die besser erkannte Religion beseitigt den Fanatismus und hat den christlichen Sitten mehr Sanftmut gegeben. Diese Veränderung ist nicht das Werk der Wissenschaften. Denn überall, wo sie geglänzt haben, ist die Menschlichkeit deswegen eben nicht mehr in Ehren gehalten worden. Die Grausamkeiten der Athener, der Ägypter, der römischen Kaiser, der Chinesen bezeugen es. Weder bringt Rousseau aber dies dazu, die Gleichberechtigung aller Religionen zu negieren, noch hat er dies voltairisch zum Charakter rassifiziert. Es wird gegen Fanatismus polemisiert, der kurzfristig für schlimmer als der Atheismus gehalten wird, aber langfristig sei der Atheismus verderblicher, denn den vergleicht er dann mit der Stille des Todes unter einer despotischen Regierung. Der Atheismus sei also schlimmer als der Krieg selber. Ebenso lehnt er eine weltumspannende Religion ab, weil es keinen weltumspannenden Staat gäbe. Solche weltumspannenden Pläne hatte ja das Rom und es hatte auch der Islam ja gehabt, nicht? Hat es heute noch. Aber soweit Rousseau. Die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert betrachten das Judentum in verschiedenen Artikeln, muss man hinzufügen, als gemeinsame Wurzel von Christentum und Islam. Gesteht dieser Wurzel aber im christlichen Sinne nur eine vorübergehende Funktion zu. Die Artikel haben schon, weil sie zum großen Teil als Quelle haben das Kirchenrecht, einen christlichen, antijudaistischen Charakter. Teils thematisieren sie den Antijudaismus und nehmen dagegen Stellung. Es wird beispielsweise von Verfolgung und Vertreibung berichtet, denen Juden Jahrtausende ausgesetzt waren. Wir sehen also, insgesamt ist der Teil der Aufklärung, den wir jetzt hier betrachtet haben, ist vollständig zu tun, würden wir noch in einigen Wochen hier sitzen. Die Aufklärung ist ambivalent. Sie hat einen Januskopf, nicht? Je nachdem, wie man hinguckt, haben wir ein verschiedenes Bild von der Aufklärung und ihrem Verhältnis zum Judentum. Je nachdem, wie man hinblickt, entdeckt man antisemitische Züge oder auch judenfreundliche Aussagen. Und damit wären wir heute erst einmal fertig und werden das nächste Mal noch den Anschluss zu dieser Aufklärung im deutschen Idealismus beispielsweise noch vorantreiben. Und zum Schluss hören wir dann noch ein wenig Musik.